ist alles so, wie man will. Das Leben spielt immer sein eigenes Spiel. Doch ich hatte einen Kameraden, der treu an meiner Seite stand. Warum er starb, das weiß ich nicht. Warum er von mir ging, das fragt mich nicht. Tränen sind geblieben in meinem Gesicht. Und ein letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt die Erinnerung. Ein letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt dein Blick zurück. Gehen zusammen durch Weg und Dünn, du treu an meiner Seite bei Wind und Sturm. Kein Weg war dir zu weit. Und hatte ich Pech, brachtest du mir Glück. Du gehst mit mir in die Hölle und zurück. Du warst ein Stück von mir. Letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt die Erinnerung. Ein letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt dein Blick zurück. Man vergisst den Schmerz, doch nie wirst du schwinden aus meinem Herz. Nicht schwinden aus meinem Herz. Du warst mein bester Kamerad, doch oft würde Schmerzen an deinem Grab. Doch wir werden uns wiedersehen und neue Wege gehen. Ein letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt die Erinnerung. Ein letzter Gruß an deinem Grab von mir, dein Freund und Kamerad. Es bleibt dein Blick zurück.